Aufgabe 3.2d. Nach der Hauptspeise kommt der Kellner wieder. Hören Sie sich das Gespräch an. So, meine Herrschaften, hat es Ihnen geschmeckt? Ja, es hat sehr gut geschmeckt. Möchten Sie noch etwas bestellen? Ich nehme noch einen Apfelstrudel mit Vanillesoße. Und Sie, Herr Weber, möchten Sie auch ein Dessert? Nein, danke, ich bin satt. Bringen Sie mir aber bitte einen Espresso. Für mich auch. Und bringen Sie mir die Rechnung, bitte. Geht die Rechnung zusammen oder getrennt? Alles zusammen, bitte. So, Ihr Dessert, zwei Espressi und die Rechnung. Bitteschön. Danke. Herr Ober, bitte. Ich glaube, die Rechnung stimmt nicht. Einen Moment, bitte.